Ja, die Matching Wipes. Zwei, die zusammenpassen. Matching Wipes, zwei nicht zum Anfassen. Matching Wipes, ja, das sind zwei, die zusammenpassen. Matching Wipes, das sind zwei nicht zum Anfassen. Matching Wipes, das sind zwei nur zum Anhören. Matching Wipes, ja, das sind zwei und darauf kann ich schwören. Matching Wipes sehen Tobi, Hermann und Stefan Jänisch, zwei, die zusammenkommen. Eine Weile her, da haben wir hier begonnen. Ich erinnere mich noch genau, als wir am Lagerfeuer saßen. Ein Gespräch auf uns drücken ließen und die Zeit vergaßen. Ein magisches Gefühl strömt seitdem durch meinen Körper. Wir konnten es kaum glauben, Matching Wipes wurde hörbar. Wissen, dass es Leute gibt über uns lachen und sagen, Matching Wipes, das sind doch die, die es sowieso nicht schaffen. Doch es kommt immer darauf an, welche Ziele man sich setzt, wie man Erfolg einschätzt. Und dass man Augen anderer mit seinen Geschichten benetzt. Sie fesselt und zum Überlegen anregt. Dass an allen Ecken und Enden dieser Sound in eurem Herzen lebt. Für jeder Zeit und für jedermann. Jeder kann sich selbst überzeugen, was Matching Wipes wirklich kann. Der Beweis heute anzuhören. Matching Wipes, zwei, die zusammengehören. Matching Wipes, das sind zwei, die zusammenpassen. Matching Wipes, das sind zwei, nicht zum Anfassen. Matching Wipes, das sind zwei, nur zum Anhören. Matching Wipes, das sind zwei und darauf kann ich schwören. Matching Wipes, das sind zwei, die zusammenpassen. Matching Wipes, das sind zwei, nicht zum Anfassen. Matching Wipes, das sind zwei, nur zum Anhören. Matching Wipes, Mensch, Wipes sind wie ein X-Fall, eine Akte, die nie geöffnet wird. Wie das Blatt, das in ein Grün niemals stört. Sind wir wie ein Fluss und hören nicht auf zu fließen. Wie Wasser für Pflanzen, doch bringt Musik zum Sprießen. Ja, wir sind ein Kollektiv, das alles besteht. Wie Nikotin in Zigaretten, ob Filter oder selbst gedreht. Sind wir wie der Schlüssel, der in jede Tür passt. Matching Wipes, kein Flaschenbier, aber Bier vom Fass. Krass, wir sind die Welt und hören nicht auf uns zu drehen. Wie der Metrologe wissen wir, wie die Winde wehen. So sind wir wie Fische, doch schwimmen wir gegen den Strom. Wir schauen in uns hinein, finden das Musikerchromosom, das das Sterntor öffnet in eine andere Welt. Matching Wipes, der aufsteht und niemals zerschellt. Und wir sind das Licht der Sonne und bringt Sprudel ins Wasser. Doch sind wir, was wir sind, egal mit welcher Metapher. Matching Wipes, das sind zwei, die zusammenpassen. Matching Wipes, das sind zwei, nicht zum Anfassen. Matching Wipes, das sind zwei, nur zum Anhören. Matching Wipes, das sind zwei und darauf könnte ich schwören. Matching Wipes, das sind zwei, die zusammenpassen. Matching Wipes, das sind zwei, nicht zum Anfassen. Matching Wipes, das sind zwei, nur zum Anhören. Matching Wipes, das sind zwei und darauf könnte ich schwören. Matching Wipes, ja, da zwei zum Anfassen. Zwei zum Anfassen. Matching Wipes, zwei zum Anfassen. Matching Wipes, zwei zum Anfassen. Und wenn ihr es nicht wollt, dann könnt ihr es lassen.